kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallo zur Sunday Eve Show. 18.04. heute, oder? Gäste des Studios? Ja. Richtig. Ja, und die Gäste des Studios heute: Bonobo Tracks, Fate Club Dresden. Und es sind wirklich sehr viele hier im Studio. Und ich bitte darum, euch mal vorzustellen, wer hier alles da ist und in der kommenden Sendung das Beste präsentieren wird der eigenen Produktion oder der eigenen Platten. Also, ich bin Oliver und DJ Nemitz von Bonobo Tracks Fate Club und freue mich, eingeladen worden zu sein vom Rico. Und habe noch vier Leute mitgebracht, die sich jetzt, noch drei Leute mitgebracht, die sich noch mit vorstellen werden. Ja, wer ist das? Ja, Mann, das ist Sugar Daddy Sound aus Meißen. Wir sind repräsentieren Reggae Music. Und mein Name ist Selector Clarence und ich habe noch jemanden mitgebracht. Ja, ich bin der MC von Sugar Daddy. Mein Name ist Shady und ich gebe schnell weiter. Einen wunderschönen guten Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann ihr aufgestanden seid. Johannes, auch bekannt als Fassbinder. Jo, und ich bin der Martin, ursprünglich aus Görlitz, aber nach Dresden gezogen, und ich bin der Bondex. Sehr schön, ich freue mich, dass ihr da seid. Es sind wirklich viele und mal sehen, ob eine Stunde reicht. Ansonsten machen wir einfach länger und senden die ganze Nacht. Genug Stoff haben wir. Zum Senden ein kurzes Wort für diejenigen, dessen Radio jetzt nicht sendet, nur auf Stream. UKW ist abgeschalten und der Stream auf stream.coloradio.org. Und dort sehen wir auch die Hörer, die jetzt sich reinschalten. Ich hoffe, es werden viele. Die Sendung wird bunt. Und da wir einen MC haben, glaube ich, sollte ich die Stunde abgeben und dich das hier machen lassen. Da können wir zumindest noch etwas einheizen. Ja, ihr habt jetzt was dabei. Momentan hören wir einen Mix von Sugar Daddy Sound, danke. Und im Anschluss dann von allen vorgestellten eigene Produktion beziehungsweise ein Mix, wie auch immer. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen. Wir hören dann weiter rein beziehungsweise interviewen die Jungs und viel Spaß jetzt mit Sugar Daddy Sound. Sure, she said, Daddy, you're the one I adore. So lick a jump and sound, you don't try to test. The little boy them did a big up them chest. Sugar daddy don't compete, cause we are the best. And we rock the dance all night. Can't touch Sugar Daddy 45. We rule dance right. Nothing can touch the daddy 45. We rule dance right. Final we play, four stripe sound. So little jump and don't come here with your dub plate and your little scratch up CD. It wasn't too long before the people in find out said, are you not ready? Yeah, this Sugar Daddy rule that song. Every time we play, you like a four stripe sound. Are you not ready? Dan da da rule that song. Every time we play, you like a four stripe sound. Are you not ready? Sugar Daddy rule that song. Finally play, send me 45 and don't we keep it alive. Yeah, yeah, yeah. Sound the general alarm. Sound the general alarm. Will all sound system personnel report to headquarters immediately. Walla walla walla walla walla walla walla, we love. Sugar Daddy Sounds in der Mix und jetzt am Mikrofon. Um ja, vorgestellt haben Sie sich schon, die beiden Herren. Jetzt reden wir mal kurz über eure Arbeit. Was ihr macht, ob ihr produziert, nur DJing und MCing und ja, holt mal ein bisschen aus, was ihr so, wo man euch hören kann. Der Standard. Also angefangen haben wir eigentlich vor 3 Jahren. Es hat angefangen, dass wir einfach mit Reggae Music in Kontakt gekommen sind, Platten gesammelt haben und uns gedacht haben, hey, daraus können wir ja eigentlich eine gute Selection machen, und haben anfangs so auf kleinen Partys aufgelegt und haben gemerkt, dass die Leute damit relativ cool klarkommen und Party gemacht haben, und ja, dann hat sich das einfach immer weiter, ist dann zum Selbstläufer geworden, hat sich immer weiterentwickelt, und mittlerweile gibt es uns halt seit 4 Jahren. Wir haben Dresden gespielt, hatten zwischendurch mal eine Italien-Tour mit drin, Erfurt, also es hat sich, beschränkt sich relativ auf den ostdeutschen Raum, sag ich mal. Aber ja, wir sind halt immer wieder dabei, durchzustarten, ja. Und es beschränkt sich halt aufs DJing und MCing hauptsächlich und aufs Dubbild machen. Ja, und also Partys organisieren halt. Wir sind jetzt wieder dran, in Dresden und beziehungsweise in Meißen noch was zu machen. Ja, wird noch dauern bis spätestens Herbst. Kurze Frage nochmal zum Dubplating. Den Begriff kenne ich, aber ich würde euch bitten, nochmal kurz zu erklären, was das genau ist. Also man sucht sich halt ein Lied aus von einem Artist, und das verändert man dann so in den Lyrics, also dass es dann halt selber zu dem Sound passt, dass es den Sound repräsentiert. Und ja, geht dann ins Studio zu dem Artist, er singt das ein auf einem bestimmten Rhythm oder Beat, den man sich noch selber aussucht, und ja, fertig ist das Dubplate. Okay, und ihr bringt es dann mit auf eure Party, spielt das dort oder wird das auch verkauft? Also das Dubplate selber ist eigentlich nur für den Sound gemacht, und es dient eigentlich nur dazu, dass man letzten Endes so dem Sound einen eigenen Stempel aufdrückt, und eigentlich ist es auch mehr gedacht, um Clashes zu spielen, um sich halt gegen andere Sounds zu clashen, weil da ausgiebig Dubplates gespielt werden, und wer die coolsten Dubplates hat, der gewinnt den Clash, bekommt Preisgeld und kann sich davon wieder finanzieren, oder es geht halt nur um Ruhm und Ehre. Okay, wie schaut es bei euch aus? Schon gewonnen oder? Nee. Also wir haben uns noch nicht geclashed, weil unsere Dubplate-Auswahl beschränkt sich noch. Ist noch gering so, aber ja. Ja, könnte schon werden, also ja. Sehr wir schön. Haben großes Vor auf jeden Fall. Das wünsche ich euch, dass das halt auch wunderbar funktioniert, und diejenigen, die jetzt interessiert sind, wo kann man euch denn demnächst hören? Also demnächst werden wir bestimmt in Meißen noch zu hören sein, in Dresden. In Meißen wahrscheinlich, wenn es klappt, zu Männertag. Mal schauen halt in der Loge. Und ja, in Dresden halt oder einfach auf der MySpace-Seite gucken so. Oder ja, es steht noch ein Sommerfestival, aber ich habe das Datum gerade nicht im Kopf. Das ist in Stroger auf jeden Fall. Also es ist aber auch, man muss dazu sagen, es ist auch gerade schwierig, mit Reggae in Dresden eine Location zu finden, um da selber eine Party zu machen, weil es auch genügend andere Sounds gibt, die hier Partys veranstalten, und da ist es immer schwierig. Man will ja sich auch gegenseitig nicht die Leute wegspielen, und muss man halt gucken, so wie man das auch. Wie würdet ihr eigentlich die Szene hier in Dresden einschätzen? Ja, ist schon, also man kennt sich untereinander auf jeden Fall so, und es herrscht eigentlich ein gutes Klima so, also man spielt auch oft miteinander, und ja, man kennt sich halt, macht Spaß, mit den Jungs aufzulegen auf jeden Fall. Ja. Aber die Szene ist auf jeden Fall gesättigt, also es gibt genug Sounds, und deswegen ist es halt auch gerade schwierig für neue, junge Sounds halt nach oben zu kommen. Ich verstehe, und wo findet man euch im Internet? Also www.myspace.com /sugardaddysound halt. Okay, oder habt ihr noch irgendwo andere Seiten, die ja, ihr... MySpace ist eigentlich unsere eigene, einzige Station. Okay, Facebook noch nicht? Facebook. Ja, nee, da könnt ihr uns noch so privat finden. Ich verstehe, das wollen wir ja nicht. Okay, dann hören wir jetzt noch in euren Mix rein. 1 Minute 30 läuft er noch. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr heute hier wart, und für die 16 Minuten Wacky Sound. Und ja, ihr da draußen, hört rein. Stream Coloradio.org. Bis dann, die Show. Feeling sweet inspiration from the cess, yes, the highness. Oh Lord, me hear them calling. Lord, me hear them bawling. Look down, me check them a skanking. I time them a fit in me singing. Yes, I time them a fit in me singing. And it is a serious trick, serious lyrics, serious. We mix the art and the business. Serious damage, serious. We manage everything. That go on in the district. Serious rhyme, serious, we mind the up. Im Bunde ist der Fassbinder, der hier live performt und nein, nicht live. Ja, später wird er, beziehungsweise in den nächsten Minuten hole ich ihn nochmal ins Mikrofon, da wird er erzählen, was er hier macht und wer er ist. Jetzt genießen wir erstmal seine Sounds. Fassbinder hier in der Sandeep Show. Just take a Bye. So, Fassbinder hier an den Turntables. Nein, Turntables sind es nicht, er ist digital unterwegs, aber jetzt habe ich den Nemitz am Mikrofon. Ja, hallo. Ja, um mal generell über das Projekt, so die Projekte Bonobo Tracks und Fate Club zu sprechen, was das nun genau ist. Und ja, wie sich das formiert hat, was du machst. Generell mal die das Konzept und die Arbeitsweise oder beziehungsweise wo der Name herkommt, das wäre sicherlich auch mal interessant. Was jetzt Bonobo Tracks oder Fate Club? Eigentlich beides, weil ich muss gestehen, teilweise auch, ich will nicht sagen überfordert, mich frage, was ist jetzt nun, was zielt wohin, eben Fate Club, weil ob du einen eigenen Club hast oder ob das das Clubleben ist und Bonobo Tracks, ob das so eine Labelstruktur hat. Also Bonobo Tracks ist einfach das Hauptlabel, nennen wir es mal so. Unter dem der Fate Club dann einfach gewachsen ist oder daraus entstanden ist. Ja? Und Bonobo Tracks gibt es jetzt seit 2005 und ist gegründet worden schon von mir in dem Sinne, mit Gleichgesinnten irgendwie wirklich was zu schaffen und sich gegenseitig da zu inspirieren und eben Partys zu organisieren und auch gemeinsam aufzulegen. Genau, natürlich entsteht immer irgendwie eine Entwicklung drin und sowas. Und ich habe mich halt in eine andere Richtung entwickelt, jetzt in der Zeit. Und mein damaliges Team oder die Crew, die da mit war, eben wieder in eine andere Richtung. Und somit bin ich da jetzt wirklich ein Ein-Mann-Projekt unter dem Bonobo Tracks Label. Ne? Aha, wie viele Leute wart ihr am Anfang? Wir waren 4 Mann. Ja. Und da war die Wallace dabei, die Miss Morgan. Aha. Und dann Mr. Sound, so, der eben eher aus der Hardtech- und Goa-Ecke kommt. Also der Sound von Bonobo Tracks war wirklich sehr breitfächrig. Ne? Und du hast dich jetzt spezialisiert auf dieses Minimal-Elektronische, oder? Nö, nee, ich würde mich jetzt gar nicht in so eine direkte Schiene da pressen lassen. Da bin ich viel zu, würde ich mich jetzt einsetzen, viel zu flexibel. Ne? Also, es ist interessant, weil die Herren und Damen, die du angesprochen hast, ich dachte, dass die eben noch immer noch mit unter Bonobo Tracks, was heißt gelistet oder aktiv sind, oder dass ihr zusammen eben auch die Choralle bespielt, aber... Also Bonobo Tracks in der Konstellation wie früher gibt es definitiv nicht mehr. Okay. Ja. Also das bin eigentlich jetzt nur noch ich. Und da ich wirklich ein Freund bin von Netzwerken einfach, um auch mich irgendwie weiterzuentwickeln und anderen Sound da aufzunehmen und auch meinen Horizont irgendwie zu erweitern in der Beziehung, habe ich auch den Fate Club ins Leben gerufen. Also nicht nur für mich, sondern auch für andere. Also junge Künstler da irgendwie eine Plattform zu bieten, in der Öffentlichkeit aufzutreten, auf meinem Club zu spielen, auf einer ordentlichen Anlage und nicht bloß zu Hause gegen eine weiße Wand sich da zu bespielen. Ne? Sehr schön. Das heißt also, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, hey, klingt doch cool, ich will auch mal, können sie sich an dich wenden und du schaust, ob das in dein Konzept passt und bietest denen die Möglichkeit, dann auch im Club zu spielen? Ich bin mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich jetzt Newcomer-Sessions mache, weil ich einfach gar nicht mehr die Plattform dafür habe, also den Club, wo ich sowas machen könnte. Und es ist auch sehr, sehr anstrengend, das ist wirklich so. Weil viele Newcomer und oder Künstler, die oder eben DJs, die da anfangen, ist auch so, dass da sehr viel, ich habe Bock aufzulegen, aber mehr ist da nie dahinter. Also so aus sich selber heraus irgendwie was zu organisieren, sprich eine eigene Internetseite und. Und das ist eben sehr langwierig, dann auch die Sache für die Künstler interessant dann zu machen. Also dass sie sich selber da promoten können. Also da bin ich immer sehr in der Eigenleistung gewesen. Und sie selber sind dann einfach nur gekommen und haben da aufgelegt. Ne? Verstehe. Wobei es ist ja heutzutage sehr einfach im Internet sich zu promoten mit MySpace und auf alle Fälle. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Portale. Also ja. Aber die muss trotzdem jemand pflegen. Wenn du das natürlich dann machst für 10, 20 Leute. Also nee, so ist es nicht, dass ich die Portale oder die MySpace-Seiten für die anderen gepflegt habe. Das war ja mein Anliegen wirklich, dass die DJs, also das konzentrierte sich schon hauptsächlich am Anfang auf DJs, wirklich selber sich dann drehen sollten, dann eben auch, dass da ein bisschen was passiert. Ne? Also ich denen schon irgendwie Tipps oder eben wirklich was gegeben habe, dass die da weiterkommen vielleicht. Und es ist ja auch einiges daraus entstanden für die Leute. Aber Eigeninitiative ist einfach immer. Okay. Liegt ja an den Wie schaut es denn aus mit dem richtigen Label ausgründen, wo du praktisch das dann professionell machst und ein Businesskonzept dahinter steht? Gibt es da Gedanken? Willst du in die Richtung arbeiten? Also Bonobo Tracks oder der Fate Club ist ein reines Hobby. Okay. Also ich habe da überhaupt keinen finanziellen Hintergrund oder dass ich da irgendwie damit Geld verdienen will. Deswegen sind meistens auch die ganzen Fate Club Veranstaltungen, wie auch die Bonobo Tracks Veranstaltungen, auf dem Low-Budget-Bereich, wegen die sich um die DJs, Künstler oder Acts oder was auch immer, die damit auftreten, also das wissen die meisten auch, das waren ja alle schon mal mit auf einer Veranstaltung, da gibt es halt wirklich kaum Geld. Also, und wir sind auch da bemüht, also ich sage jetzt wir, weil die Simone ist da bei dem Fate Club halt mit dabei, die macht die ganze Werbung und auch organisatorische Sachen mit. Kann leider heute nicht hier sein. Mhm. Geht's nicht ganz so gut. Und somit haben wir da auch keine finanziellen Mittel, ne, da irgendwie den Leuten da wirklich immense Gagen zu geben, sondern das wird dann wirklich über Sponsoren geregelt. Also bei uns sponsort halt der Mr. Schnittesch. Das ist Schnittesch, er schneidet Platten. Und das Selection, den Digital Store in Dresden. Sehr schön, so funktioniert es auch. Also ich finde es eine sehr gute Idee, weil du förderst damit eben auch junge Talente, beziehungsweise gibst denen das in die Hand, was manche, wo sich manche schwer tun, eben selber aktiv zu werden und mit Tipps den Weg selber zu gehen und sich nie abhängig zu machen von jemand anderem. Aber ich wollte jetzt noch woanders hinkommen, weil die Choralle hatte ich ja schon angesprochen und das ist ja für dich eben auch, sag mal, so ein regelmäßiger Gelegenheit ist, zu veranstalten. Hm. Wie schaut es denn aus? Ist das bei dir einmal im Monat oder hast du andere Zeiten? Also der Club Choralle bucht mich, oder ich habe da halt einen Resident-Posten, nennen wir es so, einmal im Monat und das ist jedes Mal das zweite Wochenende im Monat. Ah, sehr schön. An dem Tag veranstalte ich dann halt jetzt in letzter Zeit was so die Bonobo Tracks Club Nights. Ja, und war aber jetzt im vorigen Monat die letzte, diesen Monat die letzte erst einmal, weil ich halt mit meinem Konzept, was ich vorhabe, mit dem Bonobo Tracks eben weiterzugehen und sich auch weiterentwickeln. Und ich sehe es jetzt so, ich habe lange in der Choralle jetzt da wirklich Veranstaltungen auch gemacht und organisiert und Leute eingeladen und möchte mich da einfach auch ein bisschen weiterentwickeln. Also so, dass ich vielleicht in andere Clubs gehe oder da gar nicht so clubspezifische Veranstaltungen machen, sondern wirklich Locations mir aussuche, die in erster Linie nie unbedingt vorbelastet sind und eben auch was Neues bieten für die Gäste und auch für mich und für die Künstler, die ich einlade. Ja. Das zählt jetzt für den Bonobo Tracks Club wie auch für den Fate Club an sich. Also Fate Club Veranstaltungen wird es definitiv auch noch welche geben, aber bei weitem weniger als wie sie jetzt stattgefunden haben. Ja. Das heißt, es ist momentan noch ein Gedanke, beziehungsweise ist in der Entstehung, aber du kannst noch nicht konkret sagen, wohin die Reise geht. Also die in der Choralle werde ich weiter jeden Monat einmal auflegen, aber dann eben nicht unter Bonobo Tracks Nacht oder so. Also okay. Da präsentiere ich jetzt nie mein Label und meine Ansprüche, die ich daran stelle. Ja, und ich lade mir weiterhin trotzdem Gäste ein. Die werden dann hauptsächlich zwar aus dem Dresdner oder aus Sachsen sein, weil es entstehen ja auch immer Kosten, die ich dann selber tragen muss, auch wenn ich Leute einlade. Ich weiß, ich kenne das. Und etwas wird es erstmal so weiterlaufen. Wo dann Bonobo Tracks Clubs weiter stattfinden, kann ich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Will ich jetzt auch noch nicht, weil das alles noch irgendwie im Entstehen ist. Und mit dem Fate Club wird es wirklich definitiv rarer werden, weil wir hatten eben voriges Jahr auch eine Förderung bekommen vom Kulturamt von der Stadt Dresden. Wir hatten halt eine Veranstaltung geplant, die Fusion of Arts. Und Konzeption stand alles, war bloß noch die Location-Suche. Und wir hatten da wirklich drei Locations nach unseren Ansprüchen ausgesucht. Das war das kleine Haus, das Hygienemuseum und das Nordbad. Und wir wollten es wirklich gerne in der Neustadt machen und auch eben gerne im Nordbad. Aber das Nordbad hat es eben wirklich auch abgetan, einfach damit, dass sie keine Veranstaltung machen mit Musik und allgemein keine Veranstaltung machen und da überhaupt keinen Spielraum drin sehen. Ja. Ist leider schade und somit haben wir das ganze Geld auch wieder zurückgegeben. Also ist gar nicht zustande gekommen. Also mal sehen, ob sowas in der Richtung noch einmal von uns da gemacht wird. Also das Konzept steht ja und ich denke mal, es ist kein Problem, das wieder zu beleben. Es ist ein schöner Gedanke. Und da die Zeit rennt, möchte ich dich nochmal bitten, kurz die Internetadressen mitzuteilen, wo man die Labelarbeit, den Club und alles findet. Also es ist so, dass die Bonobo Tracks Internetseite jetzt habe ich lahmgelegt, gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt hauptsächlich nur noch auf MySpace und auf Facebook zu finden. Also sind die Hauptportale unter DJ Nemitz bei MySpace und unter Fit Club bei MySpace und dasselbe dann eben unter meinem Namen DJ Nemitz und Fit Club bei Facebook. Und da findet man doch sicherlich auch die Links zu den Herren, die heute hier sind, kann Booking-Anfragen entsenden bzw. direkt über dich Kontakt suchen. Ja. Denn das ist natürlich eben auch das Anliegen, Leute zu präsentieren und zu erreichen, dass dann andere sagen, hey cool, die schreibe ich mal an. Alle, die heute da sind, sind halt aus dem DJ-Netzwerk von Fit Club. Also das ist jetzt bloß ein Bruchteil. Mhm. Also wir sind mindestens jetzt schon 25 bis 30 Leute, DJs, die da und auch Künstler, Maler und alles Mögliche. Aha, also ein Blick lohnt auf jeden Fall. Lohnt auf jeden Fall. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Gut, Olli, da du ja auch nochmal an die Turntables treten möchtest, beziehungsweise ich mit Fassbender hier nochmal schwätzeln wollte, danke für die Worte. Und ich blende wieder ein. Fassbender in der Mix, später noch Nemitz. Und wer kommt noch? Der Bondex. Gut. Viel Spaß in den nächsten 40 Minuten da draußen. Habe ich jetzt den Fassbinder am Mikrofon. Ein wunderschön. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Mix. Auch wenn Nemitz und ich da etwas viel drüber gesprochen haben, aber es musste ja sein. Das ist schön gebrochen. Das war ja so gedacht. Also. Es war so gedacht. Und jetzt würde ich dich bitten, mal kurz zu dir und deiner Person, denn so wie ich verstanden habe, du jetzt der Einzige in der Runde bist, der auch schon Produktion draußen hat und sicherlich interessiert daran bist, das den Hörern auch mitzuteilen. Genau, ich habe seit letzten Jahres November meine erste Veröffentlichung gehabt auf Itoka Records. Tolles Label, based in Liverpool, und bin da auf einer Various Artists mit drauf gewesen. Die kommt, und diese eine Single, die wir da rausgebracht haben, die kommt Mitte Mai oder so in der Dreh. Auf Vinyl oder? Leider nicht. Aber mal gucken, also ich habe jetzt schon oft mit dem... Nee, Quatsch, kann ich gar nicht erzählen. Aber eventuell kommt bald nochmal diese ganze Vinyl-Geschichte bei E-Talk. Aber ja. Ansonsten MP3, Beatport und Co. Genau, Beatport findet man eigentlich alles von unter mir. Und Fassbinder, hm? Genau, Fassbinder. Ohne irgendwelche Zusätze. Es gibt noch irgendjemand anders, irgendeinen Produzenten, der auch... aber der hat einen Vornamen mit drin. Okay. Das war mir mal zu viel. Ja, wie lange bist du schon unterwegs als Fassbinder? Als Fassbinder weiß ich nicht ganz genau, wie lange ich da unterwegs bin. Das ist mir irgendwann mal auf dem Klo eingefallen. ja, da kommen die besten Ideen, oder? Da. Meistens, ja. Was steht dahinter, hinter Fassbinder? Gibt's? Eigentlich, das war halt das Ding, eigentlich habe ich bloß da gesessen und gedacht, naja, irgendwie so ein schöner, normaler Handwerkername. So mein normaler Nachname ist ein bisschen zu kompliziert, um das in die Welt zu tragen, glaube ich. Und da dachte ich, naja gut, dann probieren wir mal was Einfaches. Und ja, dann hatte ich halt so eine Liste und auf dem Klo ist mir dann einer dieser Namen mit eingefallen. Der ist dann auch geworden. Aber so seit circa 9 Jahren mache ich Musik oder so. Oh, beachtlich. Aber ja, wenn man so in der Provinz wohnt, also in Radebeul, dann ist es schwierig, da sich schnell zu entwickeln. Aber es ist nicht so schlimm. Also ich freue mich, dass ich... Also langsam wird, ich kann es mir auch selber jetzt anhören. Sehr schön. Ist lang. Gut, was du jetzt da geboten hast, war deine Tätigkeit als DJ, nehme ich an. Ja, ich habe 2 Tracks von mir drin gehabt. Der eine, den habe ich gestern erst gemacht. Hm. Ich hoffe, der klang jetzt gut bei den Hörern. Bei mir zu Hause klang es gut. Und der letzte Track, den ich gespielt habe, war der Remix für Meek & Broken Candy. Ist eine Dresdner Künstlerin. Einfach mal auf MySpace anhören. MySpace.com, it's Meek. Hm. Das ist ihre Adresse. Ganz, ganz toll. Und ja, mich findet man bei myspace.com/Fassbinder, also Fassbinder ohne Vokale. Okay. FSSBNDR. Alles klar. Wollen wir noch kurz über deine Kooperation mit Dresdner Künstlern sprechen? Ja, ich mache noch was mit der Voices, DJ Voices oder DJ Voices, wie auch immer. Ist ja eigentlich schon recht bekannt in Dresden. Ja, war auch schon bei uns und das hatte ich schon nicht nur einmal. Sollte bekannt sein, ja. Und wie weit? Produktionsteam? Wir haben ein kleines Projekt zusammen, wo wir zusammen dran arbeiten. Da ist jetzt noch nicht so viel entstanden, aber es funktioniert ganz gut. Und das findet man unter myspace.com/Hewlett-Harbor. Also so heißt das Projekt. Am besten nachgucken, wie man das schreibt. H-E-W-L-E-T-T und dann H-A-R-B-O-R, glaube ich. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich nehme es mit und bringe das dann auf sandyeve.de unter den Contacts mit, damit die Leute nicht mühsam suchen müssen und an die gute Musik kommen. Gut, ich danke dir für den Mix, das schön, Interview. Dass ich mal hier so rumstehen durfte. Ja, gerne. Und derweil jetzt Nimitz am an den Turntable, sagen wir so, mit Platten. Interviewt haben wir. Und ja, wir haben noch eine Viertelstunde und es gibt noch wunderschöne Musik, die Sandy Eve Show. 3 Jahre alt ist sie geworden, ich will es doch jetzt mal mit anbringen. Vor 3 Jahren, ja, das erste Mal hier im Studio. Wir werden es auch feiern, nächste Woche am 24.04. im Biarritz. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Ich hoffe, dass die ganzen Gäste der Sandy Eve Show über die 3 Jahre auch anwesend sind. Das heißt natürlich jede Menge Spaß, jede Menge Alkohol, jede Menge gute Musik mit DJ Gunne und Moritz Schlieb. Und das soll es jetzt auch schon gewesen sein, denn wir lassen jetzt Nemitz an den Turntables die gute Musik erklingen. Bis später.

So, last but not least, Bondex. Einer fehlt noch im Bunde und die nächsten 10 Minuten gehören ihm. Den habe ich jetzt am Mikrofon, damit er sich ganz kurz noch vorstellen kann. Zu Bondex, sag einfach was. Ja, hallo, hier ist Bondex. Demnächst könnt ihr mich am 28. Mai im Pushkin hören mit meinen Freunden Chase the Bird und der ganzen Crew von The Nude is Naked. Eingeladen sind Gäste wie Beta, I'm Not a Band, Live at Calibu Beach und Giebel und Strauch. Und ja, meine Musikrichtung bezieht sich auf Elektrotechno, Dirty House, experimental. Halt. Viel Spaß halt beim Hören. Kurz und bündig. Ja, dann möchte ich dich auch schon entlassen, damit du die letzten Minuten noch auskosten kannst am Mikrofon. Ja, 10 Minuten und zumindest jetzt sind es noch 8. Sandy Eve Show mit Bonovo Tracks, Fate Club Dresden. Nimitz war jetzt an den Turntables, jetzt übernimmt Bondex. Das ist die Sandy Eve Show, dreijähriges Jubiläum. Auf Coloradio, leider heute nur im Stream. UKW wurde abgeschalten. Geht einfach auf coloradio.org und findet ihr alles und könnt natürlich auch protestieren, damit das freie Radio wieder senden darf. Kleine Lappalien, wie es so ist. Und ja, Sandy Eve Show auf sandyeve.de, neue Adresse, sonst auf MySpace, Facebook und Soundcloud. Und nächste Woche im Biarritz zu Gast mit 3 Jahren. Wir laden euch ein. Kommt vorbei und feiert mit uns die 3 Jahre Bestehung. Danke. Tschüss.